Fährst du Erniedrigung total? Wo ist Sklavenhandel noch völlig legal? Wo hat dein Besuch überhaupt keinen Zweck? Wo bist du behandelt wie der allerletzte Dreck? Wo bist du zu stundenlangen Warten verdammt? Hey, du hast einen Termin auf dem Arbeitsamt. Bei der Pupsburger Augenkiste oder wie die heißen, doch diese Fäden darfst du nicht zerreißen. Es sei denn, du möchtest wie ein Penner unter einer Brücke schlafen. Gefesselt und geknebelt und du fühlst dich gefickt, denn du wirst mal wieder zu Bewerbungsfeeling geschickt. Wer blickt da schon, dass der einzige Zweck ist, dass du aus der Arbeitslosenstatistik weg bist? Alle mitgerechnet haben wir wohl eher 8 bis 9 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Sie sagen hopp und du musst springen, fordern und verlangen, obwohl wir selber nichts bringen. Nur 5% 2004 mal gelacht, aller freien Jobs habt ihr an den Mann gebracht. Von 100 freien Stellen habt ihr nur 5 vermittelt. Wofür kriegt ihr noch Geld? Ohne Effektivität, so habe ich das gelernt, wird jeder andere Betrieb sofort vom Arbeitsmarkt entfernt. Ich kann euch sagen, warum sie funktioniert. Die Konten sind statt Machtberuf nach Namen sortiert. Das heißt, jeder Arbeitsberater muss täglich in über 100 Berufssparten nach freien Stellen suchen. Das kann ja nicht funktionieren. Arbeitsberater, Kundenbetreuer, statt Arbeit zu vermitteln, seid ihr einfach nur teuer. Für das, was ihr da macht, bekommt ihr viel zu viel Lohn. Hey, ihr seid die Ware, die Ware. Schwarzer der Nation. Ihr seid die Ware, die Ware, Schwarzer der Nation. Die Ware, die Ware, Schwarzer der Nation. Hey, ihr seid die Ware, die Ware, Schwarzer der Nation. Die Wahl, Schwarzer der Nation. Hey, ihr seid die Wahl, Schwarzer der Nation. Ihr seid die Ware, die Ware, Schwarzer der Nation. Die Ware, die Ware, Schwarzer der Nation. Hey, ihr seid die Ware, die Ware, Schwarzer der Nation. Die Ware, Schwarzer der Nation. Die Ware. Der Arbeitsmarkt ist ja wirklich gruselig. Und mein Geld wird immer knapper, also wusel ich an der Armutsgrenze rum. Verzicht erbeten, doch Politiker verdoppeln erstmal ihre Diäten. Unter Strafmaß für ihre kriminellen Aktivitäten legen sie sich auch gleich selber fest. Yeah, yeah, yeah. Hab Hartz IV, 1-Euro-Jobs und ich AG. Ich frag mich, wie kommt man auf so eine dämliche Idee? Entweder war der Stream kurz oder völlig voll, denn keiner kann erklären, wie das Jobs bringen soll. Um das zu kapieren, ist das Volk doch viel zu blöde. Tischler, Akustiker und Grafikdesign, hab ich alles mal gelernt und jetzt wird für 1 Euro jemand anders um die Arbeit gebracht, denn irgendeiner hat den Job doch vor mir gemacht. Und der muss jetzt wahrscheinlich klauen gehen, damit seine Kinder was zu fressen haben. Der 1-Euro-Job ist wie ein Schlag ins Gesicht. Rechte wie ein Galeerensklave, ablehnen darfst du nicht, wie zu Adolfs Zeiten. Wirst du benutzt, für 1 Euro wird der Park geputzt. Engel Schröder, lieber Gott, von seinem Realitätsverlust. Hat du arroganter Sack, Schröder, du Fott, damit macht ihr unsere Wirtschaft endgültig kaputt. Für das, was ihr da macht, bekommt ihr viel zu viel Lohn. Hey, ihr seid die Wale, die Wale. Schwarzer der Nation, Schwarzer der Nation. Hey, ihr seid die Wale, die Wale. Schwarzer der Nation. Die Wale, die Wale, Schwarzer der Nation. Die Wale, die Wale, Schwarzer der Nation. Hey, ihr seid die Wale, die Wale, Schwarzer der Nation. Die Wale, die Wale, Schwarzer der Nation. Hey, ihr seid die Wale, die Wale, Schwarzer der Nation. Die Wale, die Wale, Schwarzer der Nation. Die Wale, die Wale.